In der gemeinsamen Sendereihe Gedanken zur Zeit wenden wir uns heute dem Computerkosmos der Software-Ingenieure zu und einer ihrer neuen Verheißungen. Hören Sie Hans-Joachim Lenger zum Thema Die Welt als Schaltfläche vom sanften Terror der Interaktivität. Im Zeichen jener Emphase, mit der die technischen Revolutionen heute die Fantasien beflügeln, macht gegenwärtig auch ein neues Zauberwort die Runde, das der Interaktivität. Computerbenutzern ist es vertraut. Interaktivität, so will es die Legende der Hersteller einschlägiger Programme, sei die subtile Fähigkeit der Maschine, auf Eingaben zu reagieren, so als sei sie mit einer menschlichen Intelligenz begabt. Sie verhält sich dann so, als sei sie nicht totes Ding, sondern lebendiges Gegenüber. Mehr noch, sie agiert, als sei sie ein Fundus schier unbegrenzter Möglichkeiten von Welt, die sie ihrem Benutzer freigebig zur Verfügung stellt, um ihn seine eigene Welt erschaffen zu lassen. Vorbei die Zeiten, in denen es komplexer Befehle bedurfte, um das Equipment in Aktion treten zu lassen. Heute genügt es, eines der vielen Bildsymbole, Icons genannt, mit der Computermaus anzuklicken. Schon öffnen sich Fenster, erscheinen Bilder, erklingen Töne, zeigen sich Texte und neue Icons, über die sich weitere Ereignisse einleiten lassen. Vorbei auch die Zeiten, in denen ein Programm sich darin erschöpfte, aus starren, ein für allemal festgelegten Prozeduren zu bestehen, die den Benutzer auf die Rolle des bloßen Betrachters festlegten. Aus den Betrachtern, so will es die Legende, werden Akteure. Sie sind es, die über den Fortgang der Dinge entscheiden. Ihre Geistesgegenwart, ihre Intelligenz oder Kreativität, ihre Vorlieben oder Obsessionen steuern den Ablauf der Programme. Schon schießen Fantasien über interaktive Filme ins Kraut, in denen die Zuschauer es sind, die den Gang der Handlung bestimmen. Und kein Fernsehsender, in dem nicht darüber nachgedacht würde, wie mit interaktiven Sendeformaten das Publikum selbst zum Autor, Darsteller und Dramaturgen gemacht werden könnte. Heute verheißt die Interaktivität eine Art definitiver Befreiung von den Fesseln des Realen und von der Bevormundung durch das Wissen. Die Welt, so lernen wir an unseren Terminals, ist in Fenstern enthalten, in denen sich weitere Fenster auftun. Sie ist eine Oberfläche, die nichts mehr verbirgt, es sei denn andere Oberflächen. In ihr bewegt sich jeder gleichermaßen frei, informiert und souverän. Denn es genügt, ein Objekt zu berühren, um es beredt werden zu lassen. Mehr noch, die Bildobjekte, Icons, sind mit geradezu magischer Kraft versehen. Ihre Berührung offenbart die Welt und verwandelt sie im gleichen Zug. Und deshalb stattet sie den, der sie durchläuft, selbst mit der Macht eines Magiers aus, der die Welt im Zeichen der Bilder band. Im Zeichen der Interaktivität wird der Ikonografie technisch eine Macht erstattet, die ihr die Initiative überantwortet. Nicht länger orientiert sie nur über mögliche Schritte. Sie enthält diese Schritte bereits in sich als kybernetisches Potenzial, das über eine bloße Berührung freigesetzt wird. So erwarten den Reisenden nicht mehr Ikonen des Verkehrs, sondern die Schaltflächen ganzer Informationssysteme. Sie antizipieren nicht nur seine Reise in Bild, Ton und Statistik, sondern buchen sein Ticket, reservieren ein Hotel, mieten ein Auto oder machen einen Platz im Restaurant frei. Die Macht der Bilder ordnet nicht mehr nur die Gegebenheiten. Eine Berührung der Schaltflächen genügt, um die Dinge zu konstellieren, einzurichten, sie einer Magie gefügig zu machen, in der die Algorithmen kybernetischer Techniken ihren Anspruch auf Unbezwingbarkeit realisieren. Das Zauberwort der Interaktivität kündet deshalb davon, dass die Gegebenheiten aufgehört haben werden, eine Last zu sein. Es spricht von einer Welt, in der die Dinge nicht länger von jener Härte und Schwere gezeichnet sind, die einst ihren Widerstand beschrieb. Von der Software aufgelöst werden auch sie soft, frei konfigurierbar, sind sie dem Bedarf ihrer Benutzer jederzeit zu willen. Die Technik erstrahlt im Zeichen einer Verflüssigung, die alle Dinge zu komputierbaren Größen macht und ihnen den Anschein verleiht, uns ohne jeglichen Vorbehalt geneigt zu sein. Sie erzeugt jene Vertrautheit oder gar Intimität, in der die narzisstische Allmachtsfantasie des Benutzers triumphieren kann. Benutzerfreundlichkeit ist deshalb das Schlagwort, um dessen Einlösung die Programme wetteifern, und eine maschinell generierte Einfühlung in die Situation des Benutzers, der Glücksfall eines Programms, das vergessen macht, eins zu sein. Doch was Schnittstellendesigner, die das Human Interface zuschneiden, eine intuitive Benutzerführung nennen, basiert deshalb auch auf einer minutiösen Ausforschung dessen, der sich ihrer bedient. Denn um diese Freundlichkeit und intuitive Kraft an den Tag zu legen, muss die Maschinerie in die Lage versetzt worden sein, jeden Schritt ihres Benutzers minutiös zu verfolgen und auszuwerten. Um intuitiv zu erscheinen, muss sie gerüstet sein, so zu tun, als bringe sie ihm Verständnis entgegen. Dies verlangt, dass sie programmintern so etwas wie ein psychologisches Profil des Benutzers entwirft. Sie muss ihn taxieren, sein Vorgehen verfolgen und aufzeichnen, auf den Kontext möglicher Absichten hin befragen und analysieren. Nur so kann sie den Eindruck erzeugen, ihn zu verstehen und seinen Absichten mit intuitiver Freundlichkeit zuvorzukommen. Die Macht der Berührung, die Magie des Taktilen muss ihn also bereits umfangen, wenn er in Aktion tritt. Und deshalb hat der Idealfall einer interaktiven Maschinerie von ihrem Benutzer schon Besitz ergriffen, bevor er sich der Illusion hingeben kann, sie nach seinem Willen zu modeln. So löst die Welt der Interaktivität nicht nur die Dinge in die Ikonografien von Oberflächen auf, die sich abtasten und aufrufen lassen. Sie macht ihre Benutzer selbst zu einer Oberfläche, die beständig abgetastet wird. Eingelassen in ein gleichsam magnetisches Feld aus Sensoren, deren Berührung die Ereignisse als Testwert des Taktilen freisetzt, sind die menschlichen Akteure selbst zum Testwert geworden, dessen Veränderung vom Programm beständig abgetastet und ausgewertet wird. Der sanfte Terror der Interaktivität schlägt deshalb an jener Grenze zu, an der unentscheidbar wird, von welcher Seite des Spiegels die Aktivitäten ausgehen. Ja, ob es sich überhaupt noch um Aktivitäten handelt oder um einen Prozess, der den vermeintlichen Akteur selbst in eine Art virtuelles Objekt verwandelt. Auch dies kündigt sich im öffentlichen Raum seit langem an. So öffnen sich, durch Sensoren gesteuert, automatisch die Türen, schwingen sanft auseinander und schließen sich, sobald sie passiert wurden, weil die Bewegung der Körper ununterbrochen und minutiös abgetastet werden. So arbeiten Techniker an Sensoren, mit denen sich die Bewegung der Augen verfolgen, die Züge eines Gesichts analysieren lassen, um auf die emotionale Verfassung seines Trägers schließen und sie interaktiv beantworten zu können. So werden Verkehrswege abgetastet, um den Stau zu antizipieren und Umwege vorzugeben, noch bevor er eingetreten ist. Unentscheidbar bleibt bei all dem, von welcher Seite die Aktionen, von welcher die Reaktionen ausgehen. Unentscheidbar auch, ob das, was sie antizipieren, tatsächlich eingetreten wäre. Die Oberflächen der Interaktivität schließen sich wie ein sanftes Gefängnis, das alle Fragen nach dem Tatsächlichen obsolet macht. Nur noch in ihren Schaltkreisen rechnet sich hoch, was der Fall und damit die Welt ist. Sollten also die interaktiven Filme, die interaktiven Sendeformate demnächst Platz greifen, wird sich die Entscheidungsfreiheit ihrer Benutzer über einer Struktur zutragen, die vom Unentscheidbaren beherrscht und gezeichnet ist. Ganz so, wie niemand mehr sagen kann, ob Wahlen noch auf das Politische reagieren oder nicht vielmehr auf die jeweils letzten Meinungsumfragen, die das Wählerverhalten prognostizieren sollten. Jede narzisstische Struktur folgt eben einer Logik der Umkehrung, die das Subjekt an einem gewissen Punkt katastrophisch gleichsam ereilt. So entbrannte Narziss in Liebe zu sich, als er sein Spiegelbild in einem Wasser erblickte. Doch die Oberfläche dieses Wassers wurde ihm im gleichen Moment zur unüberschreitbaren Grenze. Denn sobald er den Geliebten zu berühren suchte, zerfiel dessen Imago. Getilgt von kreisender Wallung, so berichtet Ovid, schwand in dem Spiegel das Bild. Das Human Interface der Software-Ingenieure ist von dieser Art. Es suggeriert die unbegrenzte Macht der Benutzer, die Gegebenheiten zu modeln. Es behauptet die nicht weniger unbegrenzte Fähigkeit der kybernetischen Systeme, ihm dabei durch maschinelle Aktionen zuvorzukommen, ihn gleichsam eintauchen zu lassen in sein eigenes Spiegelbild. Intuition und Freundlichkeit umschreiben die Tugendlehre des Interaktiven, Einklang von Welt und Benutzer dessen Utopie. Doch eben hier inszeniert sich der Trug. Denn tatsächlich bezeichnet Interaktion nicht das, was sich als Vielfalt der Aktionen zuträgt. Wörtlich verstanden bezeichnet es, was zwischen den Aktionen ist. Und zwischen den Aktionen eines Benutzers oder denen der Maschine fungieren nicht Spiegel oder Bild, sondern bildloser Algorithmus, maschinelles Programm, differenzielles Wasser des Binären. Es zu berühren würde wie im Mythos des Narziss bedeuten, die Bilder zerfallen zu lassen, den ikonografischen Trug zu zerstören, in ihrem Zeichen ließe sich eine magische Macht über die Welt zurückgewinnen. Deshalb die Erbitterung, mit der heute daran gearbeitet wird, die Welt in synthetischen Bildern zu verdoppeln, sie auferstehen zu lassen im bruchlosen Gefüge ikonografischer Besetzungen. Stets geht es darum, das narzisstische Begehren kurz zu schließen, es in sich zirkulieren zu lassen, um das Subjekt zum Reflex jenes Bildes zu machen, aus dem es selbst sich anblickt. Nicht ohne Anlass werden deshalb die Bilderkriege der Gegenwart darum geführt, wer ein Copyright auf Icons, Schaltflächen, Menüs und Auswahlfelder beanspruchen darf, wer also über die Techniken verfügt, die das Intuitive zur maschinellen Größe machten. Und mit jener äußersten Konsequenz, die der narzisstischen Logik der informatisierten Welt selbst entspringt, steigen gegenwärtig die Aktien jener Firmen sprunghaft, die das weltweite Internet mit ikonischen Benutzeroberflächen ausstatten. Denn die Bilder, die auratische Macht der Ikonen, so weiß es ihr gläubiger Benutzer, verleihen Macht über die Welt. Aber sie ist nichts gegen die Macht derer, die sie kontrollieren. Die Welt, so weiß es deren Strategie, ist zwar im Zeichen der Bilder verfügbar, doch deshalb muss das Wissen darum, wie sie erzeugt werden, unverfügbar bleiben. An diesem Gefälle situiert sich heute eine neue Technokratie von Eliten, eine Priesterkaste des Digitalen, eine Aristokratie von Ingenieuren, die ihre Macht an der Grenze von Bild und digitalem Code errichtet. Sie kann auf die Gefolgschaft von Benutzern rekurrieren, die in interaktiven Schnittstellen die Befreiung von der Last genießt, noch Entscheidungen treffen zu müssen. Seitdem die Intuition zur maschinellen Größe wurde, bedarf es nämlich weder des Wagnisses noch der Hingabe, weder des Risikos noch des Verlusts. Zuvorkommend erlaubt es die Welt der Interaktion, jeden Schritt rückgängig zu machen, jede Hingabe als Investition zu behandeln, die zurückgenommen werden kann. Dies feiert sich heute als Durchbruch zu neuen, ungeahnten Freiheiten. Folgt man den Herrschern der interaktiven Schaltflächen, den Virtuosen der digitalen Ikonografien, so werden ihre Techniken eine versöhnte Welt hervorbringen. Die archaischen Systeme der Unterwerfung und der offenen Repression sollen durch eine egalitäre Ordnung abgelöst werden, in der die Information frei zugänglich und die Souveränität der Informierten unantastbar ist. Aber im Zeichen der Interaktion kündigen sich nur Konturen eines neuen Machtgefüges an. Es führt die Subtilität von Kontrollmächten ins taktile Gefüge narzisstischer Selbstbezüglichkeit selbst ein, das ins Gewebe der Software eingefasst ist. Ihm zu entgehen hieße, den Abstand zu wahren, der das Taktile vom Takt unterscheidet und die Welt auch magisch unerreichbar sein lässt. Es würde die Erinnerung daran verlangen, dass auch die Schnittstelle des Human Interface Stelle eines Schnitts ist, der von den Bildern nur verstellt wird, in denen sie sich schließen soll. Zwar ist, wer auf diesem Schnitt, diesem Bruch besteht, nicht deshalb schon vom magischen Weltbezug frei, doch er hätte die Möglichkeit, jenen Bruch mit der Bildmagie zu vertiefen, der sich hier in ihrem Innern abzeichnet. WDR 3, angeschlossen der NDR. In der gemeinsamen Reihe Gedanken zur Zeit sprach Hans-Joachim Lenger zum Thema Die Welt als Schaltfläche, vom sanften Terror der Interaktivität. Redaktion Hanno Reuter.